Sahai, Deku O sie Wahrheit. Sehr Angst kennt den Weg nicht nach Haus, bleibe ruhig, halte aus. Denn ein Cowboy, der weiß Bescheid, wie man das Vieh über die Weide treibt. Ja, ein Cowboy, der hat keine Beschwerden beim Hüten von Rinderherden. Ein Geld auf des Cowboys Kopf und sein Begleiter Mord. Er ist sauer, der Züchter verbannt, die Kühe, sie sind weggerannt. Denn ein Cowboy, er säuft manchmal viel zu viel vom guten Tropfen. Ja, ein Cowboy hat immer Vorrat von Whisky, Wein, Schnaps und Hopfen. Denn ein Cowboy, er säuft manchmal viel zu viel vom guten Tropfen. Ja, ein Cowboy hat immer Vorrat von Whisky, Wein, Schnaps und Hopfen. Denn ein Cowboy, er säuft manchmal viel zu viel vom guten Tropfen. Ja, ein Cowboy hat immer Vorrat von Whisky, Wein, Schnaps und Hopfen.